Fit in Deutsch 1. Modelltest. Hören Teil 1. Du hörst 3 Nachrichten am Telefon. Zu jeder Nachricht gibt es Aufgaben. Kreuze an A, B oder C. Du hörst jede Nachricht 2-mal. Beispiel. Hallo Lukas, hier ist Lea. Hör mal, kannst du mir morgen dein Englischheft mitbringen? Ich war gestern krank und am Dienstag schreiben wir eine Klassenarbeit. Ich muss noch sehr viel lernen. Ich danke dir. Tschüss.